من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأسلوب يبيض الله ديم جنيدجن ديم ألبان هيتجن und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah, und den man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, salawatullahi wa salamu alayhi dan. Normalerweise, in al-Asr, kunna nutabi' bi'idhni ta'ala fi bab al-Wudu' wa nabda' fi bab al-Wudu' min kitab al-Tahara. Walakin, barakallahu fikum, الإعادة في الإعادة إفادة، وحتى يعني ما ننقطع عن الأحاديث الأولى التي أخذناها، ذلك بإذن الله تعالى سنراجع هذه الأحاديث، وطبعا نتكلم قليلا إذا كان في شيء للإعادة. طيب إن شاء الله بارك الله فيكم. لو ما لازم هم so gedacht, dass wir alle hier, dass wir weitermachen mit dem Kapitel von Waschung, das ist von Wudu, von rituellen Waschung. Aber ich merke, und die Brüder und Schwestern auch vielleicht auch teilen das mit, wenn wir immer weiter lernen und weiter neue Hadithe nehmen, dann vergisst man die ersten Hadithe. Und deshalb, barakallahu fikum, werden wir heute eine generale Wiederholung bi'idhni ta'ala machen. Wir fangen bei Al-Miyah, wir fangen bei Al-Miyah, bi'idhni ta'ala Gewässer, und wir machen das bis die drei Kapitel, die wir gemacht haben, damit wir inshallah nächste oder kommende Woche bi'idhni ta'ala dann weiter mit dem Kapitel von Al-Wudu anfangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Zeit geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Gesundheit geben. طيب. Babu al-Miyah. Babu al-Miyah. Kapitel von Gewässer. Barakallahu fikum al-Hadith al-Ma. Taban. Al-Miyah huwa jama' ma'. Huwa jama' ma'. Wa huwa al-ma'i'. Wa huwa asluhu min al-mawh. Wa huwa jins yaqa' ala al-qalil wal-kathir. Qulna miyah aw ma'. الحديث الأول الذي أتى به المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربع أي أصحاب السنن، ومن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. ففي الحديث بارك الله فيكم بقى von Abi Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat bezüglich des Meeres, das wird Meereswasser gesagt, huwa at-tahuru ma'uhu, das bedeutet Meereswasser ist rein und reinigt, al-hillu maytatuhu, verendete Tiere vom Wasser sind erlaubt. Das Hadith wurde bei Al-Arba'ah, das wird bei Ashab al-Sunan und Ibn Abi Shaybah und Ibn Khuzaymah und Tirmidhi haben gesagt, das ist sahih. Und das auch in Sahih al-Jami'. Barakallahu fikum. ما الذي نستفاده من هذا الحديث؟ Was können wir aus diesem Hadith lernen? Wer sagt mir? Na, ما الذي استفدناه من هذا الحديث؟ من دون تفكير. يعني لو مات فيل في البحر هل يجوز ناكله؟ التي تعيش اصلا في البحر. نعم. وماذا يفهم منه ايضا انه طهور ماؤه؟ لانه قاتل في نفس المكان. ونستطيع أن نستخدمه أين؟ في الوضوء، في التطهير، كذا يعني. أما المطهر الأول هو الماء. نعم، هذا كم من دغط فيها من دغط فيكم؟ نو أبار فيغتر، من فوق نيش فيل تركيل هي بس كان في عصير الحديث لهنا. نعم كنا بس حديث بارك الله فيكم غشتش ما شاء الله اللهم بارك بس حديث اشكلار بس هذي كنن بس ميرس لسا بنوتسن في وضوء und für Reinigung von anderen auch Gegenständen oder von uns selber. Und dazu auch Barakallahu fikum, die Sache ist bezüglich Al-Hillu Meitato, das bedeutet das verendete Tier, was im Meer normalerweise lebt. Das auch, nicht, dass man sagt, ja, wenn ein Elefant oder zum Beispiel ein Löwe im Meer stirbt, dann dürfen wir es heim. Sondern die Tiere, die normalerweise im Meer leben, im Wasser leben. Wenn die sterben auch, ist es kein Problem. Wir können das essen. Wir können das essen, ohne dass man die zur Schlacht braucht. Das heißt, von diesem Barakallahu Hadith lernt man, man kann das Meereswasser für Wudu, für Reinigung benutzen. Und das ist am wichtigsten hier in diesem Sinne. الحديث الثاني ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد فمن أبو سعيد الخدري berichtet, er sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, إن الماء طهور das Wasser ist rein und reinig, لا ينجسه شيء, nicht kann das Wasser unrein machen. Nicht kann das Wasser, بارك الله فيكم, unrein machen. Was können wir daraus lernen? ماذا نتعلم من هذا الحديث؟ تفضل. ممتاز. بس كم من داغوس لان فكر بس لازم من اصيل الحديث. نعم بس كروس دي نيس لاك دو كنست نيش عرب Du warst nicht da, als wir das gemacht haben? Tfadalia. Sheikh. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ المشكلة أنت أيضا في اللغة. اللهم بارك. Ich habe auch Probleme mit der Sprache. Ja. Der Bruder hat einfach arabisch gesagt, etwas Gutes. Und das ist Barakallahu fikum. Erstmal, wer sagt mir die Geschichte von diesem Hadith? Von euch. Das ist die Geschichte von diesem Hadith. Es gibt ein Anlass für diese Aussage von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Das war es. Bitte. نعم. بير بضاعة. Man hat dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt, es gibt einen Brunnen. Das heißt بضاعة Brunnen. Und durch das fließende Wasser von Regen und von anderen, dann kommt viel Schmutz in diesem Brunnen. Und Brunnen natürlich läuft. Das ist nicht, sage ich jetzt, stabiles oder stilles Wasser. Der Prophet Muhammad sallallahu sagte, innen ma atawur, nein, nicht so schön. Der Bruder hat etwas Gutes gesagt und das ist, was wir lernen wollen. Das Wasser bleibt rein und reinigt so lange, etwas seine drei Eigenschaften geändert hat. Sei, dass die drei, dass eine Eigenschaft von den drei mit einem Najasa, mit einer Unreinheit geändert worden ist, dann ist das nicht mehr rein und reinigt. Und das ist auch mit diesen klugen Hadith und mit anderen Hadithen, was wir schon Barakallahu fikum gemacht haben. Das ist, was wir haben, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Na, der Hadith sagt, in al ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawn. Akhrajahu Ibn Majah wa da'afahu Abu Hatim. وللبيهقي الماء طهور عليكم السلام الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. فن أبي أمامة الباهلي من أبي أمامة الباهلي sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, das Wasser ist rein und reinigt. Und nichts kann das Wasser, unrein machen. Sei es, dass ein Najasa überwogen sein Geruch, Geschmack und Farbe hat. Also wenn ein Najasa das Wasser überwogen hat oder geändert hat. Wenn das Wasser verändert worden ist durch ein Najasa. Natürlich, Barakallahu fikum, das Hadith, der zweite Teil von Hadith ist da'if bei vielen Gelehrten, wie Abu Hatim, der hat das als da'if eingeschrieben. Aber die Gelehrten, die haben das als was Konsens genommen. Das ist ein Konsens. Wenn das Wasser durch eine Unreinheit verändert worden ist, dann ist dieses Wasser nicht mehr zu benutzen bei Reinigung. Das Wasser bleibt einfach jetzt immer rein, weil die Unreinheit ist vernichtet worden mit dem Wasser. Alles bleibt. بارك الله فيكم. يعني العلماء عندهم إجماع في مسألة أن الماء أصله طاهر وطهور، ولكن إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجاسة تحل فيه فهذا ما يكون طاهرا بعد ذلك، وإنما تتغير هذه الطهورية أي ما يستخدم فيه التطهير. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتي لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم بن حبان حديث قلتي حديث مشهور حديث القلتين حديث مشهور وفيه أن الماء إن كان كثيرا ما حمل الخبث إذا كان الماء كثيرا ما حمل الخبث واختلف أهل العلم في كمية هذا الماء يعني كم تكون هذه الكمية والراجح بارك الله فيكم أنه هذا يعني إذا كان الماء إذا كان الماء كثيرا بلغ قلتي لن ينجس لأنه ما هي النجاسة التي ستجعل هذا الماء ينجس؟ واختلف أهل العلم في هذا الحديث على أقوال كثيرة، ولكن نحن المهم أن نفهم أن الماء طاهر يبقى على طهوريته طالما أنه ما تغير. فإذا تغير فهذا بارك الله فيكم ما عاد طاهرا أو ما عاد طهورا، يعني ما يستخدم في رفع النجاسة. عبد الله بن عمر رضوان الله عليه زاكته للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته من قد فرسن دي من قد فاي كوغل هات دان تريك دس فرسر كاين انغاين هايت بس بدوت الدس ودع ان انا اندرن ابري فرونك لم ينجس دس ويز اسلد ميست انغاين. دس حديث برده فن الاربع فن اصحاب السنن بريكتب فن ابن خزيمة und الحاكم وابن حبان. Dies Hadith, Barakallahu Fikum, ist sehr bekannt und das ist sozusagen der, wirklich der Punkt. Dies Hadith ist der Grund, dass die Gelehrten so verschiedene Meinungen zu diesen zwei Krugen haben. Erstmal, wie viel sind das? Die sind ungefähr ein Fass. Zweitens, 400 Liter oder mehr. Was bedeutet dies Hadith? Wenn du eine große Menge von Wasser hast, dann, wenn du auch Unreines drin tust, dann wird das nicht tragen, weil das mehr als zweikrugig geworden ist. Aber sei es so der Fall, zum Beispiel, dass du ein chemisches Produkt, was unrein ist, drin getan hast, Urin zum Beispiel, und das hat die Farbe des Wassers geändert oder Geruch, dann ist das nicht mehr rein und reinig. Und das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen. Und da haben manche gesagt, Lem yadurruhu al-khabath. Das wird, Khabath macht, endet bei dem Wasser nicht, das wird unrein, endet bei dem Wasser nicht. Und da haben andere gesagt, das bedeutet, wenn das Wasser viel ist, wenn du auch eine Glasse unreines drin tust, dann wird das nicht unrein. Auf jeden Fall, Barakallahu Fikum, die Regel ist, wenn du Wasser hast, viel Wasser hast, dieses Wasser bleibt rein. Weil normalerweise, wenn das Wasser so viel ist, was von Unreinheit wird dieses Wasser, Barakallahu Fikum, unrein machen. Wenn du auch ein totes Tier drin tust, dann ist das nicht mehr die Menge des Wassers, sondern das ist weniger geworden, weil das Wasser rauskommt. Und das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Aber Regel ist, wird das Wasser geändert, wird Geruch, Geschmack oder Farbe des Wassers werden geändert durch eine Substanz, was unrein ist, dann kann man das nicht mehr benutzen für die Reinheit. Aber wird das nicht, dann ist es der Punkt. Wallahu a'lam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود لا يغتسل فيه من الجنابة. بارك الله فيكم. ده حديث عن أبي هريرة. أبو هريرة زاكته ده كوفيد محمد صلى الله عليه وسلم زاكته كان في الوش داف ليش إن أنا مشتل وسا وشن während diese Person جنابة hat. جنابة ist dieser Zustand nach dem Geschlechtsverkehr oder wenn man feuchten Kram gehabt hat. Für Mann oder Frau. Das bei Muslim. البخاري زاكته طب محمد صلى الله عليه وسلم ذات مثلي لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه كان فن ويس تعاف ان دم شتل الوسا ورينيرن was nicht fließt das wird das hat keine das ist geschlossen ثم يغتسل فيه dann wäscht er sich in diesem Wasser das darf man nicht ولمسلم منه davon Und Abu Dawud sagte, wala yaghtasilu fi min al-janabah. Also du kannst dich im stillen Wasser urinieren und dann wäschst du dich von al-janabah. Das kann man nicht machen. طبعا الحديث بارك الله فيكم فيه أنه حكم الماء الراكد حكم الماء الراكد أنه لا يجوز البول في الماء الراكد ولا يجوز استخدام الماء الراكد في أنك مثلا تغتسل وأنت جنب الماء الراكد. طبعا تكلم أهل العلم في هذا الموضوع، لماذا؟ لأنه قالوا أنه له الناس كلها بالت في الماء الراكد أو اغتسلت فيه بالجنابة، صار فيه نجاسة قد يؤدي إلى أنه يتنجس الماء ويجب أن يبقى الماء على طهوريته. كذلك بارك الله فيكم، فكروا أنتم بالمسألة، لو كانوا قبل لما يغتسلوا كانوا يأتوا بماء ويضعوه، يكون ماء راكد هذا، كانوا يغتسلوا فيه، فلو بال كل واحد فسيؤدي ذلك إلى تنجيس هذا الماء. طبعا قال بعض أهل العلم أن هنا النهي عن البول فيه والنهي عن الاغتسال فيه، يعني هذا لا يعني أنه ينجس. طيب، وكان الماء كثير ما ينجس صحيح، ولكن في نهي عن الاغتسال منه واستخدامه في غسل الجنب أو في الغسل الآخر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. ليس حديث كما أن في فيتنين أو في حديث إدواس لأنا وانتظار كورت كتاب Man darf nicht das stille Wasser oder man darf sich nicht mit diesem stillen Wasser waschen. Oder man darf nicht drin urinieren und dann wäscht man sich. Die Gelehrten, warum haben sie das gesagt? Da haben sie gesagt, es gibt Weisheiten dafür. Und zwar, wenn jeder Barakallahu fikum kommt und der uriniert in diesem Wasser oder der wäscht sich von Janabe, dann wird dieses Wasser unrein. Und da kann man das später nicht mehr benutzen. Deshalb sollte man das nicht machen. Allah Ta'ala ala ala. الحديث السادس. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترسا جميعا. دكتور محمد صلى الله عليه وسلم هات فبوتي dass eine Frau das übrig gebliebene Wasser von einem Mann von seiner Waschung benutzt für die Waschung und umgekehrt. Auch ein Mann benutzt das übrig gebliebene Wasser von der Waschung einer Frau. Also wenn sie beide sich waschen wollen, dann machen sie zusammen. Die nehmen das handschuppenmäßig. Das hatte ich klar in diesem Zusammenhang. Aber es gibt noch ein Hadith. Das ist der siebte Hadith. Der Hadith ist der كان يغتسل من حديث ابن عباس كان يغتسل بفضل ميمونة ولا أصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. هذا بارك الله فيكم. طبعا اختلف أهل العلم فقالوا إنه في ناسخ للأمر الأول، والظاهر بارك الله فيكم الكراهة في عدم وجود الماء، يعني إذا ما في ماء، عفوا إذا في ماء فكل واحد يغتسل بمائه، أما إذا ما في ماء فيستطيع أن يغتسل بفضل المرأة أو فضل الرجل، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. ده فات حديث للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فن ابن عباس، للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم hat Ghusl gemacht, hat sich gewaschen von dem übrig gebliebenen Wasser von Maimuna. Und Ashab al-Sunan haben berichtet, dass der Prophet Muhammad, dass eine Frau vom Propheten Muhammad sich gewaschen hat und die hat ein bisschen Wasser gelassen. Und die war Junub, das wird Janabe-Zustand. Der Prophet kam und die hat das benutzt, hat sie ihm gesagt, ich war Junub. Er hat gesagt, in al-Ma'a la yujnib. Und das Wasser wird nicht Junub, wenn du dich darin gewaschen hast. Hier man sagen manche Gelehrten, es gibt hier ein Annulation für das Urteil, das erste Hadith. Andere sagen nein. Das bedeutet, wenn man Wasser hat, dann soll man dieses Wasser jeder benutzen. Aber wenn man nicht hat, dann kann man Barakallahu fikum auch benutzen. Ist kein Problem. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، وفي لفظ فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، أخراهن أو أولاهن بالتراب. ده حديث بارك الله فيكم لما أخت von Abu Huraira radhiyallahu anhu, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Reinheit eines Gefäßes von euch, wenn der Hund mit seinem Speichel oder mit seiner Zunge das berührt, dass man das 7-mal wäscht, das erste Mal mit Erde. Und es gibt bei Trimili, Ukhrahunna oder Ulahunna. Das ist das letzte Mal oder das erste Mal. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, die Sache ist klar. Wenn der Hund, wenn der Hund in ein Gefäß geschnitten wird, die Sache ist erstmal, was ist mit dem Hund? Was ist mit dem Hund? طبعا أول شيء بالعربي auf Arabisch. بالنسبة للكلب، الكلب يا أخو اختلف أهل العلم. من أهل العلم من يقول الكلب كله نجس، شعره وبره وثعابه كل شيء نجس. القول الثاني أن الكلب فقط نجس بلعابه، والقول الثالث الكلب كله طاهر. على كل، القول الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: إذا ولغ الكلب، إذا ولغ، والولوغ هو أن يضع لسانه فيه. فالصحيح والله أعلم أن جسد الكلب طاهر، وأما لعاب الكلب فهو النجس. فإذا أصاب الكلب، انتبهوا، إذا أصاب الكلب لعابه إناء، يعني صحن، يعني كأس أو كذا، فهذا لا يجب أن يغسل 7 مرات ولهن بالتراب، يعني يكون فيها وحدة بالتراب. أما إذا أصاب الكلب مثلا ثياب حتى بلعابه فيغسل مرة واحدة بالماء. والذين قالوا 7 مرات قياسا لا يوجد دليل على هذا، ولا قياس العبادة باطل. طبعا اختلف أهل العلم كثيرا في مسألة الولوغ، منهم من قال 3 مرات، منهم من قالوا 5 أو 7، ولكن بارك الله فيكم الصحيح 7. ولا بد أنهم يعني يعفره بالتراب، ولا بد أنه سيغسل هذا التراب. لذلك قال بعض أهل العلم يخلط ماء بالتراب الأولى مثلا، وبعدين يرمي عليه المرات الأخرى ماء، فيكون بذلك قد غسله وقد طهره. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. Dies Hadith ist natürlich klar. Wenn ein Hund durch seinen Speichel oder durch seine Zunge in ein Gefäß oder in ein Gefäß berührt mit seiner Zunge, dann soll man das 7-mal, muss man das 7-mal waschen, 1-mal davon. Bei manchen vielleicht das erste, bei manchen das letzte, mit Erde waschen. Es gibt in diesem Hadith viel, was wir daraus lernen können. Erstens, Speichel eines Hundes ist unrein, aber sein Körper ist rein. Es gibt natürlich unterschiedliche Aussagen von den Gelehrten. Manche sagen, alles ist bei Hund unrein. Speichel, Fell, alles. Andere sagen, alles bei Hund ist rein, auch sein Speichel. Und eine dritte Aussage, und zwar, der Hund, sein Speichel ist unrein, aber sein Fell ist rein. Und hier das Hadith ist, barakallahu fikum, mit, pass auf, bezüglich Speicheln des Hundes. Wenn er mit seiner Zunge oder mit seiner Nase in ein Gefäß berührt oder ein Gefäß berührt, dann diese 7-mal. Natürlich mit Sicherheit wird man erstmal Erde bringen, da tut man auf dem Teller zum Beispiel, und dann kommt das Wasser, damit man das spült, und das spült man 7-mal mit Wasser. Und das ist natürlich die richtige Aussage, والله تعالى أعلم وأعلم. Wenn aber ein Hund mit seinem Speichel Nein, Hose zum Beispiel einfach. Hebrew. Dann sollst du das nur waschen. Du brauchst keine Erde. Es gibt manche Gelehrten, die haben gesagt, auch 7 Mal und mit Erde und so. Also kein Beweis dafür. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليه بتشيلش دكاتس تبقوا في محمد صلى الله عليه وسلم ذات دكاتس إسكان أنغاينس إنما هي من الطوافين عليه تنزل دكاتس دي إس إمام باي أوش ودي كم في متسو أوش دي اسمت أوش بل دي بخوفة محمد صلى الله عليه وسلم دناخ إسقاطهم بس بتشيلش دكاتس der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte Wudu machen, dann kam eine Katze, die hat davon getrunken, da wollte er das wegschmeißen, der hat gesagt, nein, die ist nicht unreines und da kann man das benutzen. Al-Qasa, Qasa al-Hadith, طبعا الحديث عند الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. أبو قتادة أراد أنه يسكب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، يعني ماء للوضوء، فأتت هرة فشربت منه. فأراد أن يرميه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس يعني ليست بنجاسة وإنما الهراء من الطوافين عليه يعني دائما معكم هي فليست بنجس والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من باء فأغرق عليه. أنس قد برستب أسباي البخاري ومسلم طبعا الحديث أنس قد برستب بس عين أعرابي عين فون فايتن في أنزم بوفين محمد صلى الله عليه وسلم كام und gehört in der Moschee uriniert die Leute wollten ihn verhindern der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat gesagt lass ihn ist jetzt zu Ende ist. Dann als jetzt zu Ende war, der Prophet hat befohlen, dass man ein Eimer Wasser drauf gießt. Und das haben wir auch natürlich erklärt, Barakallahu fikum, was das bedeutet. Normalerweise, طبعاً, هذا تكلمنا عنه, أن بول الآدمي نجس وإهراقة الماء عليه هو من باب تطهيره. Barakallahu fikum, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه يعني اتركوه لماذا؟ لو حملوه ممكن يقول ويعمل نجاسة كثير وينجس ثيابه فاتركوا نفسه ففي هذه القصة قال الرجل آخر شيء قال اللهم اغفر لي ولمحمد لا تغفر لأحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حضرت أمرا واسعا بارك الله فيكم جيس بتسجلي أنا فازون كامل لمرسيه ودهب في النظر in einer Ecke von der Moschee. Die Leute wollten natürlich ihn tragen und nach draußen bringen. Der Prophet Muhammad hat gesagt, nein, la tuzrimu, lasst ihn. Warum? Wenn die ihn tragen, dann wird er weiter urinieren vielleicht und dann werden sie auch unrein. Oder ihre Klamotte, ihre Bekleidung, ihr Platz und so weiter. Der Prophet Muhammad hat nur befohlen, dass sie Wasser drauf gießen. Und alles, was passierte, hat diese Person gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und Muhammad verzeihen und keinem anderen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, du hast etwas, was groß ist oder was breit ist, du hast es eng gemacht. Das heißt, Urin von einer Person ist, barakallahu fikum, unrein, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, dass sie das reinigen. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد خرجه أحمد بن ماجه اللي هو الصحيح الجامع ابن عمر ذاكت في قبة محمد صلى الله عليه وسلم ذاكت وحلت لنا ميتتان ودمان uns ist erlaubt uns wurde erlaubt zwei Arten von Verendeten und zwei Arten von Blut. Zwei Arten von Verendeten, die sind Al-Jarad, Heuschrecken, Wal-Hut, Fisch, Meeresfrüchte. Wa amma ad-Daman, die Arten von Blut sind Al-Tihal und Al-Kabad. ملح und الكبد لبن. Natürlich aber von geschlachteten Tieren und von Tieren, die wir verzehren dürfen. Nicht, dass man jetzt jede Art ist, Barakallahu fikum, aufpassen in diesem Sinne. Das heißt, normalerweise, alles, was verändert ist, alles, was verstorben ist, ist verboten. Außer diese zwei Arten. Und auch, Barakallahu fikum, alles vom Blut ist verboten, außer diese zwei Arten. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحه داء وفي الاخر شفاء رجل البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم sagte, wenn Fliege im Gefäß oder im Getränk von einem von euch fällt, dann taucht das ganz ein und dann nimmt das weg, schmeißt es. In einem Flügel ist Krankheit, da im zweiten Flügel ist Dawa oder Schifa, Heilmittel dafür. Und das haben wir auch mit Ölwartenaufregung erklärt, die Sache ist klar. عن ابي واقد الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من بينة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسن أبو واقد الليثي ذاك تبقى في محمد صلى الله عليه وسلم ذاك was von dem Tier was von dem lebenden Tier geschnitten wird, dann ist das verendet. Dann ist das verstorben. Warum? Weil die Leute, Barakallahu fikum, die haben Teile von den Tieren geschnitten, damit sie das benutzen. Wie zum Beispiel diese Keule von den Schafen. Und sie haben das als Fett benutzt. Und die haben von Kamelen ihre Bäuche aufgeschnitten und die haben das Fett genommen. Das geht nicht. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist verboten hat. Wallahu ta'ala ala wa sallam. Das war Barakallahu fikum das erste. Das war das erste, der erste Kapitel von dem Buch von At-Tahar. هذا كان الباب الأول وهو باب المياه. طبعا احنا رأينا انه ليس فقط في المياه ولكن هذا هو الباب الأول. طيب تفضل. مش نعم لأنه يجري وعلى نفس الحكم. نعم لا ما ينجسه لأنه كثير الماء والماء جاري. إذا كان الماء جاريا ما ينجس. نعم. Der Bruder sagt, was ist mit dem Fluss? Ist auch das Kalische wie mehr? Natürlich. Fluss ist wie mehr. نعم. Babu Al-Aniya. Babu Al-Aniya. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم sagte von حذيفة بن اليمان بارك الله فيكم berichtet sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte trinkt nicht in Gefäßen aus Gold und Silber und ist nicht in Tellern aus Gold und Silber. فإن لهم في الدنيا, das ist für sie im Leben und für euch in Al-Akhir. Das wird dies für sie im diesseitigen Leben und für euch im jenseitigen Leben. Das haben wir auch erzählt. عن الصحابة. وعن أم سلمة وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجر في بطنه أو يجرجر أو يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. Derjenige, der ein Gefäß aus Silber trinkt, das schluckt und es wird gezogen in seinem Bauch Feuer, Höllenfeuer. Deshalb soll man aufpassen. Wie ist das mit den Gefäßen, die nicht hundertprozentig aus Gold Silber sind, oder die sind diese Gefäße, die nur Barakallahu fikum, wie ist das? Ja, das wird beschichtet und nicht ganz aus Gold und Silber. Es gibt die Gelehrten, die haben verschiedene Aussagen, aber man kann das nicht verboten, weil das nicht aus Gold und aus Silber direkt ist. يعني بالنسبة للآنية إذا كانت مضببة تضبيب اسمه هل هي نفس الشيء؟ لا ليس نفس الشيء. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم عند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. بارك الله فيكم. ابن عباس البريست الدكتور محمد صلى الله عليه وسلم sagte: wenn Haut oder wenn Fell eines Tieres gegerbt wird, dann ist das rein davon. Das bei Muslimen und bei anderen. Jede Haut oder Fell eines Tieres, wenn das gegerbt wird, dann ist das rein. وعن سلمة ابن المحدق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. سلمة ابن المحبق sagte: der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: das Gelben eines Fells oder Haut eines Tieres, was verendet ist, ist Reinheit für diese Fell oder für diese Haut. ميمونة رضي الله عليها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: طهرها الماء والقرف. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها يعني جلدها. قالوا: إنها ميتة يعني هي ميتة. قال: يطهرها الماء والقرف يعني الدباغ. إذا واحد دبغها تصير طاهر. ميمونة زاغت يعني der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم كان vorbei an ein Schaf, verstorbenes Schaf, und die Leute haben das gezogen. Er hat gesagt: nimmt davon ihre Haut oder Fell. Dann haben sie gesagt: ja, aber das ist verstorben. Er hat gesagt: يطهرها الماء والقرف. Dann haben sie gesagt: Wasser und Al-Qaraz, das ist so eine Art Bäume, Früchte von Bäumen, das benutzt man für Gerben. Das wird Gerben, ja, das rein machen. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. أبو ثعلبة الخشني sagte: ich habe dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt: wir sind in einem Land, in diesem Land leben die Leute der Schrift. Können wir ihre Gefäße benutzen fürs Essen? Er sagte: La ta'kulu fiha, isst nicht in ihren Gefäßen, außer dass ihr nicht anderes findet. Dann sollt ihr das waschen und dann könnt ihr das benutzen. وعن عمران بن عصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نزادة امرأة مشركة. متفق عليه. قلنا هذا الحديث فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابة، كان بارك الله فيكم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضوان الله عليه وصحابي آخر، وحتى يبحثوا عن ماء، فوجدوا امرأة مشركة، فقالوا لها يعني نريد منك ماء، فقالت ما في ماء الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها واستخدمها، يعني استخدم الماء، أخذ منها ماء واستخدمه، مع أنه ما زادتها هي مشركة، وما زادتها هي الوضوء. ففرق أهل العلم بين الوضوء وبين الأكل أو بين الطعام والشراب من آنيتهم، ولكن الظاهر إذا كانت آنيتهم تغسل وما فيها رطوبتهم، ما فيها نجاسة مثلا من لحم خنزير أو ميتة أو كذا، فلا بأس. بارك الله فيكم، ديس حديث للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، عمران بن حصين ذاكتن للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم وزاني جسرتن هاب فون اينا وفا ذاك اينا جتن انبيترن دي هابن فون ديزن وفا ذاك وفا دنومن ودي هابن داس بنوتسي وضوء. Es gibt eine Geschichte für dieses Hadith. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war auf Reise und die wollten Wasser haben. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib und noch einen von Sahaba geschickt, dass sie nach Wasser suchen. Dann haben sie diese Frau gesehen. Diese Frau war kein Muslim. Und die hat Wassersack. Und Wassersack ist aus Leder. Dann haben sie gesagt, wo gibt es Wasser? Da hat sie gesagt, seit gestern gibt es kein Wasser hier. Dann haben sie von ihr Wasser genommen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das benutzt für sein Wudu. Und er hat davon auch, sagt man, getrunken. Und normalerweise ist Wassersack, das ist von Haut. Das ist von Haut. Und deshalb sagen manche Gelehrten, es gibt Unterschied zwischen Essen und Trinken in Gefäßen von Kuffar und das Wasser, was sie in Gefäßen haben, dass man das benutzt. Wallahu a'lam. Das ist eine Wiederholung. Das ist eine Wiederholung für Hadithe schnell. Das ist keine jetzt Erklärung für jedes Hadith an sich selbst. Barakallahu fikum, hadha alladhi naf'aluhu huwa muraja'a lil ahadith. Lana nahnu sharahna kull hadith ala hida. Wa yani kan fi hunak isti'ab lil sharh fi hadhihi al ahadith. Lan huwa faqat 'ibara 'an muraja'a lil ahadith wa laysa sharhan akhar. Wa ana Anas ibn Malik قال ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسله من فضه. انا ساكت جفيت فروم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم war gebrochen. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat in diesem Riss etwas aus Silber, Kette aus Silber getan, oder etwas aus Silber getan, der hat das in Ordnung gebracht. Und das ist der Beweis, dass man, wenn in dem Gefäß nicht so viel Gold und Silber sind, man kann das auch benutzen. طيب كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وبيانها. Das dritte Kapitel, Kapitel von Unreinigung beseitigt وبيانها ومطهراتها. Das heißt, was benutzt man dafür? Die Erklärung dafür. Hadith Nummer 22. عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. خرجه مسلم والترمذي. انس زاكت ان البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم wurde gefragt bezüglich dass man aus Alkohol Essig gewinnt. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat gesagt nein. يعني تعمل الخمر خل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. يعني الأمر هذا لا ينبغي، لا يجوز للمسلم أنه يخلل الخمر. Das heißt, der Muslim darf nicht aus Alkohol Essig machen. Das ist nicht in Ordnung. Aber kann man Essig essen, wenn das auch aus Alkohol ist, ist kein Problem. هل يجوز له أن يأكل؟ لا بأس، لأنه هو خل. وأنا وقال عن أنس قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة فناله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. أنس ساكت أمتاك فون خيبر أمتاك فون خيبر. هدي بكون فيت محمد صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، دفعت فون طلحة. هاتي مزاك زاغ دين لويتن بس ولا إنن زاغن الله وزاين بكون فيت فبيتن أيس das Fleisch von Hauseseln, weil das unrein ist. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Hausesel, Fleisch darf man nicht essen, barakallahu fikum. Aber Wildesel, kein Problem. Hausesel darf man nicht. Wildesel, kein Problem. Arba'u'ishrin. Wa'an Amr ibn Kharijah. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلتي وثعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. عمرو خارج ذاك تدب وفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات المنى أنا ريد بهالت und er war auf seinem Vieh, der Prophet Muhammad, auf sein Kamel. Und Speichel von Kamel tropfte oder floss auf meine Schulter. Das bedeutet, Speichel von Kamel ist, barakallahu fikum, rein. Bahar, lu'ab, ma yu'kal, lahmuhu. Wa'an A'isha, qalat, kana Rasulullah s.a.w. yagsilu al-mani, thumma yakhruju ila salati fi dhalika thawb, wa nanzuru ila athari al-ghasli fihi, muttafaq alayh, wa li muslim, لقد كنت أسركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم سركا فيصلي فيه، وفي لفظ لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. أيضا صحيح مسلم. عائشة بارك الله فيكم هات بريشتة زاكتة ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات ألماني زامن جواشن und er ist zum Gebet gegangen. Er war zum Gebet gegangen und ich habe Spuren von dieser Waschung an sein Bekleidung gesehen, salawatullahi salamu alayhi. Wali Muslim, er hat gesagt, ich habe das gerieben von dem Kleid von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Richtig gerieben. Und in einer anderen Überlieferung, ich habe das mit meinem Fingernagel gerieben von dem Gewand vom Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith fihi مسألة المني، هل المني طاهر أم نجس؟ اختلف أهل العلم في المني على قول المشهورين أن المني نجس والمني طاهر. والحقيقة يا أخوة الأصل البراء الأصلية، وطالما ما عندنا أن المني نجس فلا نستطيع بارك الله فيكم أن نقول أن المني نجس. وأما قياسه على البول فنقول لماذا لا تقيسه على اللعاب؟ وبالقياس ما نستطيع أن نطهر أو نقول بنجاسة شيء، لأن الأصل طهارة كل شيء إلا بدليل على النجاسة، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذا تنتجم حديث على كروس الديسكسيون بتصيب ليش ملي ثامن إذا سخين أو دنش غين نوما لفايزة أنا ريجل إس أليس سخين أوصد أن فيه أين كلارن بفايزة أبن بس كيس أنغين غضون Und es gibt keinen klaren Beweis, dass Mani unrein ist. Wenn das unrein gewesen wäre, dann hätte Aisha nicht gesagt, ich habe das nur gerieben. Als das trocken war, ich habe nur gerieben. Normalerweise sollte das mit Wasser gemacht werden. Da sagt man ja, aber da hat man nicht gesagt mit Wasser. So sagen wir, weil man nicht gesagt hat, dann bleiben wir bei der Regel. Und das ist rein. Die andere Meinung sagt nein. Mani, Samen, ist unrein. Und wir haben dieses manche, die haben das mit Qiyas genommen. Aber Allahu alam, barakallahu fikum, die Sache ist so many, ist ta'al, wallahu alam. Wa'an Abi al-Samh, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yuqsalu min bawli al-jariyati wa yurashu min bawli al-ghulam. Yuqsalu min bawli al-jariya wa yurashu min bawli al-ghulam. Von urin, eines baby, ein männlichen baby, wird nur gesprüht und von Urin von Mädchen wird gewaschen. Natürlich, wenn sie nur Milch bekommen, wenn sie, barakallahu fikum, kein Milch bekommen, wenn sie kein Milch bekommen, dann, barakallahu fikum, ist was anderes. Ähm. Es wird, wenn wir essen und trinken, dann Urin ist sowieso unrein. Da muss man waschen bei den beiden. Aber wenn wir nur Milch bekommen, bei Mädchen wird gewaschen, aber bei dem Jungen wird nur gesprüht mit Wasser. Das fließt ein bisschen nass wird, aber nicht fließend Wasser wie Wasser. Wallahu a'lam. وعن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضفه ثم تصلي فيه. متفق عليه البخاري. يعني إذا كان إذا أتى دم الحيض على ثوبها فماذا تفعل؟ تحته تفركه تقرصه بالماء، يعني تقرصه لسه بالماء ثم تنضحه وتكب عليه مي وثم تتركه حتى ينشف وتصلي فيه. بارك الله فيكم. حديث من أسماء رضو الله عليها دي تغطى فن أبو بكر رضو الله عليه ده بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم هو دي قفقات بتصير لي كريود بلوت وده من سواتيون بلوت وندس أوف كلاموتن كومت وندس نيش ويك وندس أوف كلاموتن كومت ده بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم تحته تحته تحته بس بدون بارك الله فيكم تحته تسايس في رايت ودن تقرصه بالماء زي فيش تاس مت وصر زي زي رايت تاس مت وصر ريكتس ودن فيش تي تاس مت وصر دن كان زي دامت بيت ون اوخ سبور دابعي است بل فون ابي هريرة زاك تخولة زاك تدم قفيد محمد صلى الله عليه وسلم ون سبور فون بلوت بلايت Wenn Blut bleibt, dann gesagt, jetzt kriegt ihr mal oder durch die Erfahrung. Das wird Wasser ist genug und Spur macht ihr kein Problem. Spuren vom Blut. Yani, قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضر في الأثر. الحديث عند الترمذي ولكن لم يجده عند الترمذي والحديث عند أبي داود والله أعلم. الحديث طبعا صحيح هنا ضعفه ولكن الحديث صحيح والله تعالى أعلم. Das war's, barakallahu fikum, als Wiederholung. Was wir gemacht haben. Hadi la hadith. سيأتي فيما بعد. الآن الباب الرابع هو باب الوضوء. يعني الباب الجديد هو باب الوضوء الطاهر. بارك الله فيكم. Das nächste Mal إن شاء الله فنجمة مت الوضوء أن بإذن الله تعالى. Das nächste Mal فنجمة إن شاء الله مت الوضوء. Wenn man fragt, dann hat zu diesen Hadithen, was wir gemacht haben, da kann man die Frage sozusagen Verständigung fragen, da kann man diese Verständigung fragen. بارك الله فيكم اشتري تفضل. القصد ان المرأة تغتسل كانوا عند المغضب المرأة تيجي تغتسل منه وتتركه هي الجنب وتتركه بالمي نفسه ويجي بعدين الرجل يستخدمه فالنبي نهى عن هذا ولكن بعدين في حديث اخر انه النبي فعله فهناك من يقول العلم في نسخ وهناك من يقول لا لانه ما كان عنده مي واذا كب المي ما عاد في مي فذلك استخدم ذلك يقول الكراهه النهي هنا الكراهه وليس التحريم الله اعلم نعم نعم اذا ما في شيء بارك الله فيكم ننتهي اليوم بعد هذه المراجعة وإن شاء الله نكمل في إن شاء الله بارك الله فيكم نكمل في الأيام القادمة يوم الثلاثاء عندنا درس العقيدة بعد السابعة إن شاء الله ويوم الخميس بعد عندنا درس بلوغ المرأة سنبدأ إن شاء الله بباب الوضوء باب الوضوء دخلنا باب المياه بعدين باب الآنية وبعدين باب النجاسة وبيانها أو باب النجاسة وبيانها يعني كيف تطهر النجاسة ولا إن شاء الله بقى أتينا إلى الباب الرابع، صار 29 حديث، فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنكم، واجعلنا وإياكم الذين يستمعون فيتبعون أحسن. إذا في أسئلة مهمة لهذا الأمر فتفضلوا، ما في إن شاء الله ننتهي. Wenn man Fragen hat zum Thema, dann bitte schön, wenn nicht, dann inshallah machen wir heute zu Ende. Die guten Schwestern merken, inshallah, dass ich auch krank bin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle Gesundheit geben. Auf jeden Fall, wir haben jetzt drei Kapitel von diesem Buch genommen, vom Buch Al-Tahara. Und das nächste Mal, inshallah, fangen wir mit dem Buch, mit dem Kapitel von Al-Wudu', mit dem Kapitel von Al-Wudu'. Und wir haben eine große Wiederholung gemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir Furcht annehmen. Ich hoffe auch, dass die Brüder und Schwestern, dass sie das immer wiederholen und nicht, dass sie das vergessen. Weil wenn du was nicht wiederholst, dann vergisst du das. Dann ist am Raja Jens und Yunus. Ich habe eine Frage bekommen, und zwar, wenn ein Baby geboren ist, muss man das Baby 2 Jahre nur mit Muttermilch ernähren? Nein. Muss man nicht 2 Jahre mit Muttermilch ernähren, sondern das Baby ab so ungefähr 5., 6. Monat kann man ihm richtiges, jetzt fängt man langsam an, aber dann ab 7., 8. Monat, 6., 7. Monat, da kannst du das Baby, dem Baby richtiges Essen geben, aber langsam. Nicht, dass das Baby 2 Monate ist, dann fängst du ihm Fleisch zu geben. Nein, pass auf, aber das ist nicht. Aber die Sache mit dem Eier, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und die Muttern, die stillen ihre Babys 2 Jahre, das ist, wenn eine Person Ar-Rada'a, das wird Stillzeit voll machen will. Voll machen will. Es gibt unterschiedliche Aussagen von Gelehrten. Manche sagen, die Mutter muss 2 Jahre lang, muss, sagen muss 2 Jahre lang. Und andere sagen, das ist hier kein Muss, sondern das ist hier besser. Das ist hier besser. يعني هذا أمر إرشاد وليس أمر للإلزام und das ist die richtige Aussage والله أعلم das ist gut wenn sie das 2 Jahre macht aber sie kann das auch weniger machen إن شاء الله